Abschnitt 18 aus Das Leben der Bienen von Maurice Maeterlinck, übersetzt von Friedrich von Oppeln-Bronikowski. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Der Fortschritt der Art, Teil 1. Ehe ich dieses Buch schließe, wie wir den Bienenstock über dem Schweigen der Winterstarre geschlossen haben, möchte ich noch einem Einwand begegnen, der fast immer erhoben wird, wenn man die Wunder des Bienenstaates, seinen politischen Sinn und Gewerbfleiß dem Beschauer vor Augen führt. Ja, heißt es gewöhnlich, das alles ist wunderbar, aber unveränderlich und starr. Seit Abertausenden von Jahren leben sie unter bemerkenswerten Gesetzen, aber diese Gesetze sind seit Abertausenden von Jahren die gleichen geblieben. Von Urbeginn an bauen sie ihre wunderbaren Waben, denen man nichts nehmen und nichts hinzusetzen kann und in denen sich das Wissen des Chemikers mit dem des Mathematikers, Architekten und Ingenieurs in gleicher Vollendung paart. Aber diese Waben sind genau dieselben wie in den Sarkophagen oder in den Darstellungen auf Steinen und in den Papyrusrollen Ägyptens. Man nenne uns eine Tatsache, die den geringsten Fortschritt bedeutet, eine Einzelheit, in der sie eine Neuerung getroffen, einen Punkt, wo sie von ihrer jahrhundertealten Gewohnheit abgewichen wären. Und wir werden uns beugen, wir werden anerkennen, dass in ihnen nicht nur ein wundervoller Instinkt lebt, sondern auch ein Verstand, der ein Recht hat, sich dem des Menschen zu nähern und mit ihm auf irgendein höheres Geschick zu hoffen als das der unbewussten, unterworfenen Materie. Es sind nicht nur die Laien, die so reden. Auch Entomologen vom Range Kirbys und Spences haben dasselbe Argument gebraucht, um den Bienen jede Intelligenz abzusprechen, außer der, die sich in dem engen Kerker eines wunderbaren, aber unveränderlichen Instinkts verworren kundgibt. Man zeige uns, sagen sie, einen einzigen Fall, wo sie unter dem Drucke der Verhältnisse darauf gekommen sind, anstelle von Wachs oder Propolis, zum Beispiel Ton oder Mörtel zu verwerten, und wir werden zugeben, dass sie der Überlegung fähig sind. Dieses Argument, das Romains The Question Begging Argument nennt, man könnte es auch das unersättliche Argument nennen, gehört zu den allergefährlichsten und würde uns auf den Menschen angewandt sehr weit führen. Wohl betrachtet stammt es aus jenem gesunden Menschenverstande, der oft Schaden genug stiftet und dem Galilei antwortet: Die Erde bewegt sich nicht, denn ich sehe die Sonne am Himmel wandeln, des Morgens emporsteigen und des Abends untergehen, und nichts kann das Zeugnis meiner Augen widerlegen. Der gesunde Menschenverstand ist als Grundlage unseres Geistes vortrefflich und notwendig, aber nur, wenn ein erhabener Zweifel ihn stets überwacht und ihm seine unendliche Unwissenheit nach Bedarf vorhält. Anderenfalls ist er nichts als eine Angewohnheit der unteren Stufen unseres Verstandes. Aber die Bienen haben die Einwendungen von Kirby und Spence selbst beantwortet. Sie war kaum gemacht worden, als ein anderer Naturforscher, Andrew Knight, der die kranke Rinde gewisser Bäume mit einer Art Zement aus Wachs und Terpentin bestrichen hatte, die Beobachtung machte, dass seine Bienen kein Propolis mehr eintrugen und nur dieses unbekannte Material benutzten, das sich bald bewährte und angenommen wurde, da sie es vollständig fertig und in großen Mengen in der Nähe ihrer Wohnung fanden. Überdies läuft die Hälfte aller Bienenkunde und Bienenzucht darauf heraus, der Initiative der Bienen Vorschub zu leisten und ihrem praktischen Verstande Gelegenheit zu geben, sich zu üben und wirkliche Entdeckungen, wirkliche Erfindungen zu machen. Wenn zum Beispiel wenig Pollen in der Natur vorhanden ist, so streut der Bienenwirt zur Aufförderung der Brut, zu der viel Pollen nötig ist, in der Nähe des Bienenstockes Mehl aus. Im Naturzustande, im Schoße der Urwälder oder asiatischen Täler, in denen sie vor der Tertiärzeit wahrscheinlich gelebt haben, ist ihnen ein derartiger Stoff jedenfalls nicht begegnet. Trotzdem braucht man nur einige darauf aufmerksam zu machen, indem man sie in das Mehl setzt, und sie werden es betasten, kosten und seine dem Blütenstaub verwandten Eigenschaften erkennen. Sie werden in den Stock zurückkehren, ihre Schwestern von ihrer Entdeckung benachrichtigen, und alsbald wird ein ganzer Schwarm erscheinen, um dies unerwartete und unbegreifliche Nahrungsmittel einzuernten, das in ihrem anererbten Gedächtnis von den Blumenkelchen unzertrennlich ist. Es ist kaum 100 Jahre her, dass man nach Huberts Vorgang die Bienen ernstlich zu beobachten und die ersten Fundamentalwahrheiten zu entdecken begonnen hat, die ein erfolgreiches Studium erlauben. Etwas mehr als 50 Jahre sind es her, dass ich durch die Erfindung der beweglichen Waben und Kastenstöcke des Pfarrers Tschatschon eine rationelle und praktische Bienenzucht anbahnt, dass der Bienenstock nicht mehr ein unverletzliches Haus ist, wo alles in Mysterien gehüllt bleibt, bis der Tod es entschleiert, wenn es nicht mehr ist. Schließlich sind es weniger als 50 Jahre her, seit durch Vervollkommnung des Mikroskops und des Handwerkszeuges der Entomologen das Geheimnis der Hauptorgane der Arbeitsbienen, der Königin und der Drohnen bloßgelegt ist. Ist es da erstaunlich, dass unser Wissen nicht weiter reicht als unsere Erfahrung? Die Bienen leben seit Jahrtausenden und wir beobachten sie seit 10 oder 12 Lustren. Und wenn es auch bewiesen wäre, dass sich im Bienenstocke nichts verändert hat, seit wir ihn geöffnet haben, so haben wir doch noch kein Recht, daraus zu folgern, dass sich nie etwas darin geändert hat, ehe wir ihn befragten. Wissen wir nicht, dass in der Entwicklung einer Gattung ein Jahrhundert wie ein Regentropfen ist, der sich im Strom verliert, und dass im Leben der Materie die Jahrtausende ebenso schnell vergehen wie die Jahre im Leben eines Volkes? Aber es ist unbewiesen, dass sich in den Gewohnheiten der Bienen nichts verändert haben soll. Prüft man sie ohne vorgefasste Meinung und ohne das kleine Feld unserer heutigen Erfahrung zu verlassen, so wird man im Gegenteil sehr merklicher Veränderungen gewahr. Und wer nennt die, welche uns entgehen? Ein Beobachter, der etwa 150 Mal unsere Größe und 700.000 Mal unseren Umfang hätte. Es sind dies die Zahlenverhältnisse zwischen unserer Statur und Schwere und denen der kleinen Honigbiene. Ein Beobachter, der unsere Sprache nicht verstünde und mit ganz anderen Sinnen begabt wäre als wir, würde vielleicht entdecken, dass sich in den 2 letzten Dritteln des verflossenen Jahrhunderts recht sonderbare materielle Veränderungen vollzogen haben, aber von unserer moralischen, sozialen, religiösen, politischen und ökonomischen Entwicklung könnte er sich keinen Begriff machen. Eine höchst wahrscheinliche wissenschaftliche Hypothese wird uns zugleich erlauben, unsere Hausbiene an den großen Stamm der Apinen zu knüpfen, der alle wilden Bienen umfasst und in dem vielleicht ihre Vorfahren zu suchen sind. Anmerkung: In der wissenschaftlichen Einteilung nimmt die Hausbiene Apis mellifica folgenden Platz ein: Klasse Insekten, Ordnung Immen, Hymenoptera, Familie eigentliche Bienen, Apidae, Sippe, Apis, Art Mellifica. Die Bezeichnung Mellifica stammt aus der linnäischen Einteilung. Sie ist nicht sehr glücklich gewählt, denn alle Bienen mit Ausnahme einiger Parasiten sind Honigbienen. Kuppeli sagt Cerifera, Reomyr domestica, Geoffrey, Regaria. Apis ligustica, die italienische Biene, ist nur eine Abart von Apis mellifica. Ende der Anmerkung. Wir werden dann physiologischen, sozialen, ökonomischen, architektonischen und industriellen Wandlungen beiwohnen, die selbst unsere menschliche Entwicklung in Schatten stellen. Zunächst jedoch wollen wir uns an unsere Hausbiene halten, deren man etwa 16 Arten zählt. Aber ob Apis dorsata die größte oder Apis florea die kleinste, die man kennt, es ist immer dasselbe Insekt, durch Klima und Umstände, denen es sich hat anpassen müssen, mehr oder minder verändert. Alle diese Arten sind sich nicht viel unähnlicher als ein Engländer einem Russen oder ein Japaner einem Europäer. Indem wir unsere Vorbemerkungen dermaßen beschränken, wollen wir hier nur das feststellen, was wir mit eigenen Augen und zu dieser Stunde sehen können. Ohne unsere Zuflucht zu irgendeiner Hypothese zu nehmen, mag sie noch so wahrscheinlich und unabweislich sein. Wir wollen auch nicht auf all die Tatsachen Bezug nehmen, die man hier heranziehen könnte. Einige der bezeichnendsten mögen in schneller Aufzählung folgen. die wesentlichste und radikalste Verbesserung, die einer ungeheuren Arbeitsleistung in der Menschenwelt entsprechen würde, ist zunächst der Schutz des Gemeinwesens nach außen. Die Bienen wohnen nicht wie wir in Städten unter offenem Himmel, die den Launen von Wind und Wetter ausgesetzt sind, sondern ihre Siedlungen sind ganz und gar mit einer schützenden Hülle umgeben. Im Naturzustande und in einem idealen Klima ist das nicht der Fall. Wenn sie nur den Tiefen ihres Instinktes Gehör geben, so würden sie ihre Waben offen bauen. In Indien sucht die Apis dorsata nicht allzu begierig hohle Bäume und Felshöhlen auf. Der Schwarm legt sich an einen Astwinkel an und die Wabe entsteht. Die Königin legt, die Vorräte häufen sich ohne ein anderes Obdach als die Leiber der Arbeitsbienen. Man hat bisweilen beobachtet, dass unsere nördlichen Bienen sich durch einen zu milden Sommer täuschen ließen und diesem Instinkt wieder Gehör gaben. Und man hat Schwärme gefunden, die so im Freien im Buschwerk lebten. Anmerkung: Der Fall tritt auch bei Nachtschwärmern häufig genug ein, denn sie sind weniger erfahren und vorsichtig als der Vorschwarm. An ihrer Spitze befindet sich eine junge, leichtsinnige Königin, und sie bestehen meist aus ganz jungen Bienen, in denen der ursprüngliche Instinkt umso lauter spricht, weil sie die Strenge und Wetterwendigkeit unseres nordischen Himmels noch nicht kennen. Übrigens lebt keiner dieser Schwärme über die ersten Herbststürme hinaus, und sie vermehren die unzähligen Opfer der langsamen und dunklen Versuche der Natur. Ende der Anmerkung. Aber selbst in Indien hat diese anscheinend eingeborene Gewohnheit oft unangenehme Folgen. Sie verdammt einen Teil der Arbeitsbienen zur Unbeweglichkeit. Die nötige Wärme für die am Wachsbau und an der Errichtung von Brutzellen tätigen Bienen zu erzeugen, ist ihre einzige Tat, und infolgedessen baut die Apis dorsata, die an den Ästen hängt, nur eine Wabe. Das bescheidenste Obdach erlaubt ihr 4 oder 5 und noch mehr anzulegen. Und um so viel hebt sich auch die Bevölkerungszahl und der Wohlstand des Volkes. Darum haben auch alle Bienenrassen der kalten und gemäßigten Zone diese ursprüngliche Methode aufgegeben. Augenscheinlich hat die natürliche Auslese die kluge Initiative des Insektes geheiligt, indem sie nur die volkreichsten und geschütztesten Stämme den nordischen Winter überdauern lässt. Und was zuerst nur ein Gedanke war, der dem Instinkte zuwiderlief, ist allmählich zur instinktiven Gewohnheit geworden. Aber darum steht es doch fest, dass es zuerst ein kühner und wahrscheinlich an Beobachtungen, Erfahrungen und Überlegungen reicher Gedanke war, dem weiten angebeteten, natürlichen Licht der Valet zu sagen und sich in den Höhlen eines Baumes oder Felsens zu bergen. Man möchte fast sagen, diese Erfindung war für die Geschicke der Hausbiene ebenso bedeutungsvoll wie die Entdeckung des Feuers für das Menschengeschlecht. Neben diesem großen Fortschritte, der, obwohl alt und erblich, doch jedes Mal neu errungen werden muss, finden wir eine Fülle von unendlich veränderlichen Einzelheiten, die uns beweisen, dass Politik und Gewerbfleiß des Bienenstaates nicht in eherne Formen gegossen sind. Wir erwähnten schon den klugen Ersatz von Pollen durch Mehl und den von Wachs durch eine künstliche Zementmasse. Wir haben gesehen, wie geschickt sie die oft verzweifelt ungastlichen Wohnungen, in denen man sie einschlägt, ihren Bedürfnissen anzupassen wissen. Wir haben gleichfalls gesehen, mit welcher unmittelbaren, überraschenden Gewandtheit sie sich die Kunstwaben, die ihnen der erfinderische Sinn des Menschen darbot, zunutze gemacht haben. Hier ist die sinnreiche Ausnutzung eines wunderbar brauchbaren, aber unvollständigen Dinges geradezu staunenswert. Sie haben den Menschen mit seinen halben Andeutungen tatsächlich verstanden. Man stelle sich vor, wir bauten unsere Städte seit Jahrhunderten nicht mit Kalk, Steinen und Ziegeln, sondern mit einer hämmerbaren Substanz, die wir mit Hilfe von besonderen Organen mühsam aus unserem Körper ausschieden. Und eines Tages setzt uns ein allmächtiges Wesen mitten in eine fabelhafte Stadt. Wir erkennen, dass sie aus einem ganz ähnlichen Stoffe besteht, wie wir ihn ausscheiden. Aber im Übrigen ist es ein Traum, der just durch seine Logik, eine verzerrte und gewissermaßen reduzierte und konzentrierte Logik, mehr verwirrt als die Zusammenhanglosigkeit selbst. Unser gewöhnlicher Bauplan findet sich darin wieder. Alles ist so, wie wir es erwarten können. aber nur in Potenz und sozusagen durch eine eingeborene feindliche Macht erdrückt, im Entstehen aufgehalten und nicht zur vollen Entfaltung gediehen. Die Häuser, die 4 oder 5 Meter hoch sein sollen, bestehen nur aus kleinen Anschwellungen von Handbreite. 1000 Mauern sind durch einen Strich angedeutet, der ihr Schicksal und zugleich das Baumaterial, aus dem sie gebaut werden sollen, in sich schließt. Dazu findet sich manche große Unregelmäßigkeit, die zu verbessern bleibt. Abgründe müssen aufgefüllt und mit dem Ganzen in Einklang gebracht werden. Weite, lockere Flächen versteift werden. Denn das Werk ist unverhofft brauchbar, aber unfertig und in seinem jetzigen Zustande geradezu gefährlich. Es scheint von einer überlegenen Vernunft ersonnen, die unsere meisten Wünsche erraten hat, aber durch ihre eigene Riesenhaftigkeit behindert wurde, sie anders als ganz grob zu verwirklichen. Es handelt sich also darum, das alles zu entwirren, sich die geringsten Absichten des übernatürlichen Gebers zunutze zu machen, in wenigen Tagen das zu bauen, was sonst Jahre in Anspruch nehmen würde, auf seine organischen Gewohnheiten zu verzichten und seine Arbeitsmethoden von Grund aus umzuwerfen. Ganz gewiss bedürfte es aller unserer Anspannung, um die auftauchenden Probleme zu lösen und nichts von den Vorteilen zu verlieren, die eine großmütige Vorsehung uns darböte. Aber dies ist ungefähr dasselbe, was die Bienen in unseren modernen Mobilstöcken tun. Anmerkung: Da wir uns hier zum letzten Mal mit den Bauten der Bienen beschäftigen, wollen wir eine Eigentümlichkeit der Apis florea nicht unerwähnt lassen. Einzelne Drohnenzellen sind bei ihr zylindrisch statt sechseckig. Es scheint also, dass sie noch nicht dauernd von der einen Form zur anderen übergegangen ist und endgültig die bessere angenommen hat. Ende der Anmerkung. Selbst die Politik des Bienenstaates ist wahrscheinlich nicht stets dieselbe geblieben, sagte ich. Es ist dies der dunkelste und am schwersten nachzuweisende Punkt. Ich will mich nicht bei der veränderlichen Behandlungsweise der Königinnen aufhalten, noch bei den jedem Volke eigenen Gesetzen des Schwärmens, die sich von Geschlecht zu vererben scheinen. Neben diesen Tatsachen, die nicht ganz fest umschrieben sind, gibt es noch andere, die weder schwankend noch unbestimmt sind und deutlich beweisen, dass nicht alle Arten der Hausbiene auf derselben Stufe politischer Gesittung stehen, dass es solche gibt, deren politischer Geist noch tastet und vielleicht nach einer anderen Lösung des Problems der Königin trachtet. Die syrische Biene zum Beispiel zieht gewöhnlich 120 Königinnen auf und mehr, wogegen unsere Apis mellifica höchstens bis auf 10 oder 12 kommt. Cheshire berichtet von einem syrischen Volke, das keineswegs abnorm war und bei dem sich 21 tote Königinnen und 90 Lebende und Freie befanden. Dies ist der Ausgangs- oder Endpunkt einer recht seltsamen sozialen Entwicklung und es verlohnte sich, ihr mehr auf den Grund zu gehen. Übrigens steht die zyprische Biene in Bezug auf die Aufziehung der Königinnen der syrischen sehr nahe. Ist dies ein tastender Rückfall vom monarchischen Prinzip zur Oligarchie, zur vielfachen Mutterschaft nach der erprobten einzigen? Jedenfalls war die syrische und zyprische Biene, die der ägyptischen und italienischen nahe verwandt ist, wohl die erste, die der Mensch unter seine Botmäßigkeit gebracht hat. Zum Schluss noch eine Beobachtung, die noch deutlicher zeigt, dass die Sitten und die weitblickende Organisation des Bienenstaates nicht das Ergebnis eines ursprünglichen Triebes sind, der sich mechanisch von Jahrhundert zu Jahrhundert und von Klima zu Klima forterbt, sondern dass der Geist, der diese kleinen Gemeinwesen lenkt, den veränderten Umständen Rechnung trägt, sich ihnen fügt und daraus Vorteil zieht, wie er den früheren Gefahren vorzubeugen wusste. Wird unsere schwarze Biene also nach Australien oder Kalifornien gebracht, so verändert sie ihre Gewohnheiten vollständig. Vom 2. oder 3. Jahre an, das heißt, sobald sie gemerkt hat, dass ewiger Sommer herrscht und nie Blumenmangel eintritt, lebt sie in den Tag hinein, begnügt sich damit, so viel Pollen und Honig einzutragen, als zum täglichen Gebrauch nötig ist. Und da ihre neue, verstandesmäßige Beobachtung über ihre erbliche Erfahrung herrt, so trägt sie keinen Wintervorrat mehr ein. Man erhält sie sogar nur dadurch in Tätigkeit, dass man ihr die Früchte ihrer Arbeit fortnimmt. Anmerkung: Etwas Ähnliches berichtet Büchner. Auf der Insel Barbados, wo viele Zuckersiedereien sind und die Bienen das ganze Jahr hindurch Zucker in Überfluss finden, befliegen sie keine Blüte mehr. Ein Beweis mehr, dass die Anpassung an die Umstände nicht langsam, etwa im Laufe von Jahrhunderten stattfindet oder unbewusst und fatalistisch ist, sondern dass sie unmittelbar eintritt und auf Überlegung beruht. Ende der Anmerkung. So viel können wir mit unseren Augen sehen. Wie man zugeben wird, sind dies ein paar ausschlaggebende Tatsachen und ein gutes Argument gegen die Ansicht derer, die da meinen, dass aller Verstand unbeweglich und in eherne Formen gegossen ist, ausgenommen der menschliche. Wenn wir die Hypothese der Entwicklung aber einen Augenblick zugeben, so wird das Schauspiel größer und sein unbestimmter, gewaltiger Schein reicht bis an unsere eigenen Geschicke. Es ist nicht augenscheinlich, aber wer sich ernstlich damit beschäftigt, für den ist es nicht mehr zweifelhaft, dass in der Natur ein Wille herrscht, der danach trachtet, einen Teil der Materie auf eine höhere, vielleicht auch bessere Stufe zu erheben und ihre Oberfläche allmählich mit jenem geheimnisvollen Fluidum zu überziehen, dass wir zuerst das Leben, dann den Instinkt und kurz danach den Verstand nennen. Ein Wille, der die Existenz alles dessen, was einem unbekannten Ziele zustrebt, zu sichern, zu organisieren und zu erleichtern trachtet. Es steht nicht fest, aber viele Beispiele, die wir um uns haben, laden zu der Annahme ein, dass die Materie, die sich von Urbeginn an der Gestalt erhoben hat, gesetzt, dass man sie wägen und zählen könnte, nicht aufgehört hat, zuzunehmen. Ich wiederhole es, die Annahme steht auf schwachen Füßen. Aber es ist die einzige über die verborgene Kraft, welche uns lenkt, zu der wir ein Recht haben. Und das ist viel in einer Welt, in der unsere erste Pflicht die Zuversicht zum Leben ist. Selbst dann, wenn man keine ermutigende Gewissheit darin entdecken würde und solange es keine gegenteilige Gewissheit gibt. Ich weiß, was man gegen die Entwicklungslehre alles einwenden kann. Sie hat zahlreiche Beweise und starke Gründe für sich, aber sie sind nicht notwendig überzeugend. Man darf sich den Wahrheiten seines Zeitalters nie rückhaltlos anvertrauen. In 100 Jahren werden vielleicht viele Kapitel in unseren Büchern, die von ihr durchdrängt sind, deswegen veraltet sein. Wie heute die Werke der Philosophen des 18. Jahrhunderts, die von einer zu vollkommenen Menschheit ausgehen, die es nicht gibt. Oder so viele Werke des 17. Jahrhunderts, die durch den Gedanken des kleinlichen und strengen Gottes, der von so vielen Lügen und Eitelkeiten entstellten katholischen Tradition befleckt werden. Trotzdem ist es gut, wenn man die Wahrheit über eine Sache nicht wissen kann, die Hypothese anzunehmen, die sich in dem Augenblick, wo der Zufall uns ins Leben gerufen hat, dem Verstande am unabweislichsten aufdrängt. Man kann wetten, dass sie falsch ist, aber solange man sie für wahr hält, ist sie nützlich, belebt sie die Gemüter und gibt unserer Wissbegier eine neue Richtung. Es mag auf den ersten Blick weiser erscheinen, diese feinsinnigen Hypothesen durch die einfache, tiefere Wahrheit zu ersetzen, dass wir nichts wissen. Aber diese Wahrheit wäre nur dann ersprießlich, wenn es bewiesen wäre, dass wir nie etwas wissen werden. Inzwischen würde sie uns in einer Unbeweglichkeit erhalten, die verderblicher ist als die törichtesten Illusionen. Wir sind so geschaffen, dass uns nichts höher und weiter trägt als die Sprünge unserer Irrtümer. Im Grunde danken wir das Wenige, was wir wissen, den gewagtesten, oft geradezu absurden Hypothesen, die zumeist weit unkluger sind als die heutige. Sie waren vielleicht sinnlos, aber sie haben die Glut der Erkenntnis in uns geschürt. Mag der, welcher am Herde der Herberge der Menschheit wacht, blind oder im höchsten Alter sein? Was tut das dem Wanderer, der friert und sich an seine Seite setzt? Wenn das Feuer unter seiner Obhut nicht erloschen ist, so hat er getan, was der Beste nicht besser machen könnte. Übertragen wir diese Glut, und zwar nicht, wie sie ist, sondern gesteigert. Und nichts kann sie so mehren wie diese Entwicklungshypothese, die uns zwingt, alles, was auf und unter dieser Erde, in den Tiefen des Meeres und an der Feste des Himmels ist, fortan nach strengeren Methoden und mit anhaltender Leidenschaft zu befragen. Was gibt es zum Ersatz für sie? Und was sollen wir an ihre Stelle setzen, wenn wir sie verwerfen? Etwa das große Geständnis der gelehrten Unwissenheit, die sich selbst erkennt, ein Geständnis, das gewöhnlich so tatlos und für die Wissbegier, die dem Menschen nötiger ist als selbst die Weisheit, so entmutigend ist. Oder die Hypothese von dem Beharren der Arten und der göttlichen Schöpfung, die noch unbewiesener ist als die unsere und die den lebensvollsten Teil des Problems für immer von sich abschiebt, indem sie das Unerklärliche zu befragen vermeidet. Ende von Abschnitt 18.